Ich will sprechen über das Thema, wer will das Chaos in Europa? Also, da muss ich vorausschicken, die Antwort auf diese Frage ist eigentlich gar nicht schwierig. Der will es, der dazu die Macht hat und der seit Jahrzehnten oder seit 100 Jahren die Politik der Regierungen der Welt kontrollieren und steuern kann. Das müssen machtvolle Leute sein. Und der ein Interesse daran hat, denn natürlich passiert auf der ganzen Welt, im Großen wie im Kleinen, nichts, wenn nicht jemand ein Interesse an dieser Handlung hat. In der Politik geschieht nichts durch Zufall. Auch die Migration ist nicht über uns gekommen wie ein Sommergewitter. Es war kein Flüchtlingsstrom oder eine Flüchtlingswelle, die so über uns gekommen ist, völlig alternativlos und keiner kann was dagegen machen. Die kam halt, ja. Sondern ja, es war keine Naturgewalt, wie eine Welle und ein Strom wäre. Die Antwort ist, was immer auf der Welt gemacht wird an Politik, es ist gelenkt und geplant. Es ist ja nicht etwa das deutsche Volk, das die Politik der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Seit Jahrzehnten betreibt die Regierung eine Politik, die von der Mehrheit des Volkes vehement abgelehnt wird. Umfragen bestätigen diesen Sachverhalt immer wieder. Die Einschleusung von Millionen Kulturferner und Kulturfremder, Analphabeten aus der Dritten Welt, ist nur der letzte große Schlag in einer schier endlosen Reihenfolge von Entscheidungen, die gegen den Volkswillen getroffen worden sind, erst recht im Widerspruch zum Volkswohl des deutschen Volkes. Jetzt kam noch die Unterzeichnung des Migrationspaktes, der jedem beliebigen Menschen weltweit die Migration legal ermöglicht, legal, ja, und bezahlt ermöglicht. Jedem, der einwandern möchte, aus Willkür, weil das Wetter schlecht ist oder weil die Politik in seinem Land nicht so ist, wie er sich das vorstellt, oder weil er hier höhere Sozialleistungen kriegt als dort, egal. Das Motiv ist vollkommen gleichgültig, nicht so wie in der Vergangenheit. Jedem, der einwandern und sich hier lebenslang mitsamt seiner unter Umständen zahlreichen Familie alimentieren lassen will. In Afrika und Asien sitzen 300 bis 500 Millionen auf gepackten Koffern. Also die haben ihren Auswanderungswunsch und ihren Transferwunsch nach Europa in Umfragen bestätigt. Die Schweizer Morgenpost bestätigt im Juli 18 diesen Vernichtungsplan. Die EU will bis zu 300 Millionen afrikanische Flüchtlinge holen. Und Sie können sich vorstellen, dass die zu einem sehr großen Teil in dem Land landen werden, wo die höchsten Sozialleistungen bezahlt werden. Ganz selbstverständlich. Früher war in der Reihe dieser falschen Entscheidungen die Wiederbewaffnung auf Kosten des Rentenvermögens zu Zeiten von Adenauer, der Beitritt zur NATO, wollte auch keiner, die Anwerbung der Gastarbeiter um 1960 schon und die Erweiterung dieser Anwerbung auf Arbeiter aus Asien, zum Beispiel koreanische Krankenschwestern oder aus Vietnam, aus der Türkei kamen wahre Massen. Die ständige Erweiterung der immer teureren EU auf Staaten im Osten und uferlose Rettungspakete zugunsten der schwachen Staaten. Eine vollkommen schlechte Entscheidung war auch der Betrug an den Mitteldeutschen bei der Wiedervereinigung, bei der sogenannten Wiedervereinigung, die in Wirklichkeit ein Anschluss der neu gewonnenen Gebiete an die politischen Systeme der BRD war. Die Aufgabe der D-Mark zugunsten eines betrügerischen Teuro, Milliardenzahlungen für fette Banken, zunehmende Fremdbestimmung durch Brüssel und die Haftung der Bundesrepublik für Pleitebanken, für Staatsschulden und für Arbeitslose der gesamten EU, der Tribut für jeglichen Export deutscher Waren in die Süd-EU. Wir müssen das bezahlen. Die Unternehmen kriegen das zwar bezahlt, aber die schreiben an. Das sind die sogenannten Target-2-Salden, die als Haftungssumme uns allen auferlegt ist und die inzwischen nahe 1 Billion beträgt. Kann sich keiner mehr vorstellen, wie viel das überhaupt ist. Aber wie gigantisch der Betrag ist, seht ihr daran, dass das nochmal 50% Aufschlag auf unsere Staatsverschuldung ist. Also ihr könnt euch vorstellen, dass das eine erhebliche Summe ist. Dann schon näher liegend die PKW-Maut, die Energiewende, die Ehe für alle, die Regenbogen- und Genderpolitik und jetzt zuletzt der Raubkill am Dieselmotor. Die Löhne, die Gehälter, die Renten sinken oder stagnieren. Selbst ein Vollzeitberuf ernährt heute auch nicht mehr eine Kleinfamilie. Immer mehr rutschen in Hartz IV ab. Dazu kommt ein gewaltiger Sozialleistungsmissbrauch von Hunderttausenden Versorgungssuchenden, nicht Schutzsuchenden. Altersarmut. Da könnte ich eine Anekdote dazu erzählen, von einem IT-Ingenieur, der inzwischen von 8 Euro am Tag leben muss. Kinderarmut im vorgeblich reichen Deutschland, in Wirklichkeit sind wir nicht reich. Die BRD ist im Vergleich zu den anderen europäischen Staaten nach verschiedenen Kriterien durchaus nicht reich. Darüber könnte man einen Vortrag halten. Alle diese Entwicklungen sind nicht etwa der Inkompetenz der Regierenden zuzuschreiben oder der Bestechung von irgendwelchen Ministern oder Abgeordneten. Das kommt noch dazu, oben drüber. Diese Entwicklungen sind gewollt und geplant. Ja, gewollt. Von wem gewollt? Und mit welchem Ziel? Mit welchem Ziel will jemand so etwas durchsetzen und wer hat die Macht, das durchzusetzen? Der ungarische Präsident Orbán sagt in einer Rede, als George Soros vor 3 Jahren den Soros-Plan veröffentlichte, war dies ein aus 6 Punkten bestehender Aktionsplan, dessen deklariertes Ziel es war, so viele Migranten wie möglich nach Europa hereinzubringen. Und Sie wissen ja, wo die landen. Und in einem anderen Interview sagte er, und schauen Sie, George Soros verfügt über eine sehr starke Vertretung im Europäischen Parlament. Die Hauptkraft stellt die Linke in der EU dar. Spitzenkandidat für die EU-Wahlen ist der Holländer Timmermans, der 100% ein Mann von Soros ist. Soros hat also die Macht, die gesamte EU zu steuern und die Spitzenpositionen zu besetzen. Diesen Plan hat Orbán wortwörtlich gefasst und an den Bundespräsidenten von Österreich, Van der Bellen, geschickt als diplomatische Note. Ihr wisst vielleicht, dass Van der Bellen in Österreich also ein Grüner ist, das heißt ein extrem Linker, genauso eine schillernde Figur wie vielleicht unser aller Fischer Joschka in der BRD. Den Text des Soros-Planes könnte ich anschließend dann, wenn das gewünscht wird, verlesen. Ich habe extra kopiert. Es sieht also aus, dass Soros unser Unglück ist. Man könnte skandieren, Soros muss weg, Soros muss weg. Ja, doch ganz so einfach ist die Antwort nicht. Soros ist ja nicht ein Einzelner, ein Privatmann, irgendein König, der zufällig eine ungeheure Macht hat. Nichts geschieht durch Zufall. Und so wie es keinesfalls ausreicht, dass Merkel weg ist, wäre nichts davon damit gewonnen, wenn Soros weg wäre. Dann wären halt die beiden weg, da kommen genauso andere aus der gleichen Gruppe. Wo liegt also der Hase im Pfeffer? Bei dieser mächtigen, übermächtigen Gruppe handelt es sich um eine winzig kleine, weltweit agierende Gruppe von Superreichen mit nahezu grenzenloser politischer Macht. Man nennt sie Schattenregierung und kann nicht recht sagen, was dahinter steht. Oder tiefer Staat, da weiß man, das ist was Geheimnisvolles und was Böses, aber an Personen festmachen kann das keiner oder an Organisationen. Man nennt sie die Oligarchen, also die wenigen, ganz wenigen, die herrschen, die also eine Herrschaft errichten für wenige, von wenigen. Oder die 300. Schon der britische Außenminister Disraeli im 19. Jahrhundert sprach von den 300 Familien, die die Welt steuern. Das ist also schon sehr alt, die Geschichte. Und ich führe nachher noch aus, wie alt die sein kann. Ihr zentrales Instrument, das zentrale Instrument dieser Gruppe, zur weiteren Ausdehnung von Macht und Geld ist der Globalismus. Globalismus ist ja etwas ganz anderes und viel mehr als bloß die internationale Arbeitsteilung und die wirtschaftliche Verflechtung der Nationen der Welt durch einen freien Handel, möglichst fairen, freien Handel. Der ist ganz was anderes. Der Weg zum Globalismus besteht in der Entwurzelung aller Menschen der Erde, durch die Auflösung aller natürlichen Gemeinschaften. Auflösung des Volkes, der Völker, als Kulturträger, das heißt also als Träger der Geistigkeit des Menschen, des Menschseins. Auflösung der Religion, Auflösung der Familie, sogar der Mann-Frau-Beziehung, denn die Medien erzählen uns ja und die Politiker erzählen uns ja, was man in der Unterhose hat, entscheidet nicht darüber, ob man Mann oder Frau ist, sondern das ist nur ein soziales Konstrukt, das ist eine Erziehung, ja, so wie andere Erziehungsfolgen. Die Religion soll aufgelöst werden und das Heimatgefühl, das dringende Gefühl, wo zu Hause zu sein, das soll auch aufgelöst werden. Insgesamt wird das integrale Selbst des Individuums, des Einzelwesens, ersetzt durch eine Scheinidentität, durch eine Fehlidentität, die nur noch definiert ist durch die Vorliebe für bestimmte Markenprodukte. Da gibt es die Swatch-Menschen und die Menschen, die teure Armbanduhren tragen aus Platin, die Cola trinken oder ganz was anderes, die ein iPhone haben oder ein Samsung oder ich weiß nicht was. Und die Vorliebe für eine Fußballfirma. Ja, die sollen ja schließlich auch verdienen. Das Endziel dieser Bemühungen, dieser kleinen Gruppe, ist die rigorose Ausbeutung der dann Vereinzelten weltweit, die ja dann des Rückhalts in ihren angestammten Gemeinschaften und ihrer Identität beraubt sind. Die Menschen nur noch als bewegliche Masse und, ein schönes Wort von diesen Leuten, ein flexibles Humankapital. Das Humankapital, das sollen also die Menschen sein, und das soll möglichst verschiebbar sein, ja, wo man sie gerade braucht, in diesem ganzen Enteignungsprozess, Identitätsenteignungsprozess, da werden sie hingeschoben. Nun, es handelt sich bei dieser Gruppe oder bei den Mächtigen nicht etwa, wie mancher vielleicht meinen sollte, um die Juden, auch nicht um die Hochfinanz schlechthin, sondern um eine winzige Spitzengruppe innerhalb der Hochfinanz. Es handelt sich auch nicht um die Zionisten, um die USA, um Israel. Es handelt sich auch nicht um die Illuminaten oder die Freimaurer oder die Jesuiten und den Vatikan und so weiter. Es gibt viele Ideen dazu, wer denn die eigentliche Macht haben könnte. Möglicherweise hat jede dieser Gruppen eine große Macht. Und möglicherweise sind in einzelnen dieser Gruppen auch Weltherrschaftskonzepte nachweisbar. Das kann schon sein. Aber die Fäden ziehen jedenfalls die 300. Sie arbeiten sehr effektiv auf allen Ebenen und ausschließlich für eigenen Profit und Machtzuwachs. Der Rest der Menschheit ist ihnen völlig egal. Sie arbeiten keineswegs zum Nutzen irgendeiner Ethnie oder Gruppe oder Organisation eines Staates, die sind ihnen alle Hekuba. Kann schon sein, dass einzelne Oligarchen Juden sind, also einen jüdischen Großvater hatten. Aber sie handeln nicht zum Vorteil der Gesamtheit der Juden, der Judenheit. Sie arbeiten nur für sich selbst. Nun, wo kommt das Ganze her? Ursprünglich, bis etwa zum Jahr 1900, bestand diese Gruppe aus den Mächtigen der in den Kolonien des britischen Weltreiches tätigen Unternehmen. Etwa der Ostindischen Handelskompanie, das ist so ein typisches Beispiel dafür. Viele, sehr viele rechtlose Inder und andere Völker haben produziert, Werte geschaffen, den Profit davon hatten die Handelsgesellschaften und Konzerne, die sogenannten Companies, so fasste man die damals zusammen. Die Nutznießer waren die Eigentümer, die leitenden Angestellten und Banker der Companies. Ein gemeinsames Ziel brauchten sie gar nicht erst abzusprechen. Das ergab sich ganz von selbst. Das war eine gemeinsame, nicht abgestimmte Meinung. Sie wollten mehr Macht im Staate England und einen gigantischen Profit für sich selbst. Auf Kosten der Einwohner, der Ausgebeuteten des Empires. Die kleinen Engländer blieben arm. Der Kumpel aus Wales oder der schottische Schafhirt oder der Arbeiter in der Textilindustrie von Birmingham, Manchester, hatte überhaupt nichts vom ganzen britischen Weltreich, als ab und zu vielleicht eine Verpflichtung zur Armee. Jedenfalls, der Reichtum wurde dort erarbeitet und floss dahin. Mit religiösen Grundsätzen hatte das natürlich überhaupt nichts zu tun. Es ist ja auch nicht so, dass Rothschild immer erst im Alten Testament nachblättert, wenn er Aktienwetten eingeht. Und auch Soros guckt nicht im Alten Testament nach, oder in der Tora oder weiß Gott wo, wenn er die UNO dominiert, die EU dominiert und verschiedene Staaten und Regierungen dominiert. Diese Oligarchen scheffeln ihren Reichtum nicht für irgendeine Religion, Organisation oder Kultur, für eine Nation. Sie sind Weltbürger. Vielleicht sind sie die einzigen Weltbürger. Sie sind jedenfalls die einzigen Weltbürger, die sich das leisten können. Diese Clique bestand damals aus Engländern und ein paar Juden, vor allem Bankiers. Nun, unter den Bankiers stach natürlich die Rothschild-Familie heraus, die schon seit Napoleons Zeiten, vorher fing es an, immer reicher wurde und schließlich die Finanzen der Staaten, besonders England und der City of London, unter sich hatte und kontrollierte und bestimmte. Horst Mahler nannte Rothschild den Kaiser der Welt. Das ist der Kaiser der Welt. Nun, der Begriff Kaiser, der hat so einen Anklang von Legitimierung der Herrschaft. Man könnte ihn also besser als König der Könige oder König der Könige und Präsidenten bezeichnen. Die Juden waren damals im britischen Reich, in England, wegen ihres Reichtums hoch angesehen. Und sie heirateten im Laufe der Zeit immer wieder in britische Adelsfamilien hinein, die Grundbesitz und ein mittelalterliches Schloss hatten, aber kein Geld. Über diese Verwandtschaftsverhältnisse ergab sich ein wachsender Einfluss der Companies auf das Oberhaus, später auf das Unterhaus. Ein wesentlicher Prozentsatz der Abgeordneten in beiden Häusern Englands waren also Vertreter dieser Richtung. Und schließlich war die Staatsmacht in den Händen der Companies und der sie führenden Clique. War einer Jude, so fand er bestenfalls einfacher Zugang zu irgendeiner bestimmten Position. Aber direkten Profit hatten die Juden als Gesamtheit oder als Bevölkerungsgruppe in England von den Companies und von der Ausbeutung des Empires nicht. Der Einfluss der Clique auf Staat, Parlament und Regierung wurde derart groß, dass England sogar auch Kriege führte, um die privaten Profite von einzelnen Profiteuren zu mehren. Da muss man sich mal vorstellen, also der Staat England, das britische Weltreich, ja, das um die Dreiviertelwelt ging, führt einen Krieg gegen irgendeine Gruppe, nur um einer bestimmten Familie Reichtum zuzuschanzen und die wirtschaftlich-politischen Ziele dieser Gruppe zu fördern. Das beste Beispiel dafür ist der Opiumkrieg des britischen Weltreichs gegen das schwache, aber wirtschaftlich stark aufholende China. Und der Krieg wurde geführt, um der Familiendynastie Sassoons, eine britische Dynastie, den Export von Opium von Indien nach China zu gestatten. Denn der chinesische Kaiser wollte aus Fürsorge für seine Völker natürlich diesen Import verhindern und hat ihn verboten und ist gegen, gegen den illegalen Import vorgegangen. Nach dem Sieg der Briten versank China im Drogenchaos. Nun, wie ging die Geschichte weiter? Die Companies kamen mit der Ausbeutung des Empires schließlich nicht mehr weiter. Man konnte ja nicht jeden in der Tod schießen. Und vom Totschießen alleine entsteht ja auch noch kein Profit. Und um den ging es. Etwa um das Jahr 1900 wurde klar, dass die Ausbeutung der Völker in der bisherigen Form sich nicht mehr weiter fortsetzen und ausdehnen lassen würde. Die märchenhaften Reichtümer dieser Clique wurden in die USA transferiert. Das damals noch ein eher wildes, ärmliches Pionierland darstellte. Amerika war auch damals der größte Schuldner aller Staaten der Erde. Also die Staatsverschuldung in den USA war absolut ungeheuer. Und dorthin wurden jetzt diese riesigen Vermögen transferiert. Das Konzept dieser Geldwäsche war natürlich, Reichtum und Macht der Clique weiter zu steigern durch die Ausweitung der Ausbeutung vom britischen Weltreich auf viele Länder der ganzen Erde. Maßnahmen dazu waren die Gründung der Fed, der Notenbank, die den Dollar herausgibt, als allmächtiges Syndikat von Privatbanken. Das heißt, die Fed ist eine private Organisation, die privaten Banken gehört und die Besitzer dieser Banken sind weitgehend identisch mit den Oligarchen dieser kleinen Gruppe. Die Fed hat Dollars rausgegeben, aber in Wirklichkeit war das reines Bankengeld. In der Lira-Zeit haben die italienischen Banken, als es noch die Lira gab, und das kleine Kupfergeld völlig außer Kurs kam, keiner konnte mehr auf eine Lire oder fünf Lire herausgeben. Da haben sie kleine Zettelchen gedruckt, auf denen stand drauf so und so viel Kleingeld. Und wenn man im Italienurlaub ein Eis kaufte oder irgend sonst was Schönes, dann bekam man als Wechselgeld entweder diese Zettelchen, ja, die völlig abgegriffen waren, man hat schon gesehen, wert ist das nichts. Und hinter diesem Bankgeld standen also die garantierenden, die herausgebenden Banken. Und der Dollar wird ebenfalls nur garantiert von diesen Banken. Das sind also Fed Notes. Ja, das heißt Banknoten, Banknoten, nicht staatliche Noten. Ist keine staatliche Währung. Der Dollar ist keine staatliche Währung. Weiter ging das dann, nachdem die Fed gegründet worden ist, 1913, in der gleichen Zeit, Epoche, wurde von diesen transferierten Vermögen riesige Rüstungskonzerne aufgebaut in den USA. Und zufällig brach ein Jahr nach der Fed-Gründung der Erste Weltkrieg aus zusammen. Blöder Zufall, aber für die Rüstungskonzerne war das günstig, denn die konnten jetzt verdienen. Übrigens wurde der Erste Weltkrieg geführt nicht durch Staatskapital und nicht durch Privatkapital, zum kleinsten Teil, sondern wieder durch gigantische Kredite amerikanischer Banken, eben dieser Banken. Weiter ging es dann nach dem Ersten Weltkrieg mit der Weltwirtschaftskrise und im Anschluss daran mit dem Zweiten Weltkrieg, der auch zufällig ausbrach. Und nach dem Zweiten Weltkrieg oder noch in den letzten Jahren des Zweiten Weltkrieges gab es das von Amerika den anderen Staaten aufgezwungene, oktroyierte Abkommen von Bretton Woods, in dem festgeschrieben wurde, dass der Dollar eine Hauptwährung der gesamten Welt darstellt und die Reservewährung, denn der Dollar sei durch Gold gesichert. Prima, sagten die Notenbanken der ganzen Welt, wobei der Einfluss dieser Banken auf jene Banken nicht ganz recherchiert ist. Dann können wir ja statt unserem Gold, das wir da horten müssen, einfach amerikanische Dollars oder amerikanische Schuldverschreibungen einlagern. Ja, bloß wurde diese Golddeckung nur wenige Jahre, also Jahrzehnte, nach dieser Garantie, dass die Gold gedeckt sind, einfach aus den Büchern gestrichen. Diese Verpflichtung wurde einfach sagen, ja, in Zukunft machen wir das nicht mehr. Ist jetzt nicht mehr Gold gedeckt. Seither, seit 1970, 75, steht hinter dem Dollar überhaupt nichts mehr. Kein Staat, selbstverständlich, denn das sind ja Fed Notes, sondern nur diese Banken. Und diese Banken sind natürlich profitorientiert. Die arbeiten nur für ihren eigenen Profit, nicht etwa für das Volkswohl der amerikanischen Völker. Nach dem Abkommen von Bretton Woods, nach der Aufhebung der Goldbindung, wurde der Petrodollar eingeführt. Rohstoffe und Öl durften nur noch durch Dollars gekauft werden, wodurch der Dollar eine zentrale Bedeutung im Weltwährungssystem behielt, nicht erlangte, sondern behielt. Dann wurde noch die Weltbank gegründet, der IWF gegründet, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel, die als Zentralbank der Zentralbank gilt, die Welthandelsorganisation, die UNO, die NATO, die EU, die WHO, alle Neugründungen dienten diesem Ziel. Heute ist dieses Ziel zusammengefasst im Washington-Konsensus, der vielen oder allen Staaten aufgezwungen wird. Der beinhaltet kurz Deregulierung, ich spreche noch drüber, Privatisierung des Staatsvermögens und sogenannten Freihandel, der in Wirklichkeit kein freier Handel ist. TTIP, JEFTA und hunderte anderer Freihandelsabkommen wurden ebenfalls mit diesem Ziel geschlossen. Die Profite werden von dieser Clique nicht etwa direkt eingehoben, dass da irgendwo ein Steuereintreiber sitzt und dem muss man das ganze Geld abgeben, nein. Diese Kreise agieren ja im Hintergrund. Das Einheben der Profite geschieht über konzentrische Kreise von Instrumenten. Zunächst geht der Profit an einen äußeren Kreis von Nutznießern, an Konzerne, an Banken, an Politiker, an die Klasse der Reichen. Von dort wird der Reichtum aber weitergereicht an diesen verschwindend kleinen Zirkel von Superreichen. Mittlerweile verfügen acht einzelne Personen über so viel Vermögen wie die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Und innerhalb der Bundesrepublik sind die Verhältnisse ähnlich. das oberste Zehntel in Vermögensverteilung, die obersten 10%, besitzen mehr als die Hälfte der Deutschen, die geringere Einkommen haben. Das oberste Prozent ist die allerreichste Gruppe, man kann die Zahlen angeben, aber und das oberste Tausendstel ist nochmal reicher und an der Spitze stehen eben die ganz, ganz wenigen, ganz, ganz Reichen, die Oligarchen. Diese Macht der Oligarchen, wenn man das hört und sich zum ersten Mal vorstellt, das klingt wie eine wilde Verschwörungstheorie. Und in der Zeitung könnten Sie das nicht schreiben. Aber diese bekannte Tatsache, um diese bekannte Tatsache zu erkennen und klarzustellen, muss man sehr viel recherchieren und lesen. Die Medien schweigen natürlich darüber und auch Guido Knopp hat diese Informationen nicht im Angebot. Sie können das aber nachlesen in einem Buch von Michael Birthelm, das sogar bei Amazon beworben wird, allerdings zufällig gerade nicht lieferbar ist. Das heißt, komm heim ins Reich, Handbuch der Befreiung. Dieser Michael Birthelm hat sehr viele Gedanken von Horst Mahler verarbeitet und wer die Gedankenwelt von Horst Mahler kennenlernen will, der liest dieses Buch. Das ist sowieso jedem heimattreuen Deutschen dringend anzuempfehlen, dieses Buch zu lesen. Zumindest 20 Seiten davon, in denen das steht, auf Seite 357 bis 371. Ich gebe diese Zahlen und Daten nachher gerne noch einmal ganz genau bekannt. Das Buch kann man herunterladen im Weltnetz und auch dazu gebe ich die URL-Daten bekannt, wenn es interessiert. Das ist aber nicht nur so, dass das, vielleicht kann es ein bisschen offen lassen, es ist ja ziemlich warm. Na gut. Es ist also durchaus nicht so, dass diese Informationen nur aus rechten Kreisen kommen und die Gedanken von Horst Mahler dazu notwendig sind, der sowieso ein Querfrontmensch ist, sondern auch aus linker Sicht werden diese Informationen durchaus anerkannt, zum Beispiel in dem linken kritischen Werk, sehr gescheites Buch, mit dem Titel Fassadendemokratie und tiefer Staat, ein sprechender Artikel. Und darin, das sind einzelne Artikel von einzelnen Autoren drin, und der diese Gedanken am direktesten abbildet, ist Ernst Wolf in diesem linken Buch. Auch der linke Professor Mausfeld, der also den Staat und das Weltwirtschaftssystem von links her stark kritisiert, bestätigt in Videos und Artikeln diese Fakten. Nun, Hunderte der schönfärberisch als Freihandelsverträge benannten Beherrschungsverträge, das sind sie nämlich in Wirklichkeit, wurden bereits von der BRD und anderen Staaten des sogenannten Westens, Sie wissen schon, geschlossen, ohne dass die Öffentlichkeit Wind davon bekam. Erst TTIP und CETA und JEFTA wurden breiter diskutiert und selbstverständlich allgemein abgelehnt. Ein Wesen, ja abgelehnt vom Volk, nicht von den Bundestagsabgeordneten. Ein wesentliches Merkmal dieser aufoktroyierten Verträge sind private Schiedsgerichte. Das heißt, die Justiz wird ersetzt durch ein Schiedsgericht, das irgendwo tagt, bei dem es auch keine Berufungen gibt oder keinen Rechtsweg. Als Richter werden von Personen von den Verwaltungen der Konzerne geschickt oder halt völlig unabhängige Experten, ja, völlig unabhängig. Und diese Schiedsgerichte entscheiden dann bindend darüber, ob ein Gesetz oder irgendeine staatliche Maßnahme die Profitinteressen der Gesellschaften schmälert. Wenn das der Fall ist, verlangen sie Milliardenzahlungen und die Schiedsgerichte verurteilen ein Land einfach zu Milliardenzahlungen. Die werden also im privaten Kreis verhängt und der Steuerzahler wird ungefragt zur Kenntnis, zur Kasse gebeten. Ein gutes Beispiel dafür, etwa um 2010, also vor relativ kurzer Zeit, hatte der Tabakkonzern Philip Morris, also ein Riesenunternehmen, der mit Tabak sein Geld verdient, von Uruguay gigantische Zahlungen gefordert, weil dort aus Gesundheitsrücksichten strenge Regulierungen für das Rauchen galten. Ja, das ist klar. Der Konzern konnte seine Giftnudeln nicht mehr verkaufen oder nicht mehr so gut verkaufen in Uruguay. Daher war sein Profit eingeschränkt und deswegen muss natürlich der uruguayanische Steuerzahler dafür gerade stehen. Zunächst hatte der Konzern vor den Schiedsgerichten gewonnen. Also die Schiedsgerichte haben einfach gesagt, ja klar, ja, der hat ja Profit verloren, also muss Uruguay zahlen, ist doch klar. Und es bedurfte eines sehr schwierigen, 6 Jahre dauernden und sehr teuren Prozesses der uruguayanischen Regierung vor internationalen Gerichtshöfen, dass schließlich die Klärung erreicht wurde, Uruguay darf also, ich meine, was ist schon Uruguay gegen die Weltwirtschaft? Ja? Uruguay darf also das Rauchen einschränken. Ich möchte mal wissen, was passiert, wenn es eine scharfe Einschränkung des Rauchens in Deutschland gäbe. Ja? Die wird es wahrscheinlich nicht geben. Denn der angeblich freie Markt und international der angebliche Freihandel ist tatsächlich kein freier Markt und kein freier Handel, sondern bis zur Unkenntlichkeit verzerrt ein unfreier Markt, in dem die Nutznießer die Regeln bestimmen. Die Ideologie, die alles dies ermöglichen soll und die hinter dieser Politik steht, ist der sogenannte Neoliberalismus. Immer wenn irgendwas mit Neo verbunden ist, so können Sie vermuten, dass das Gegenteil von dem gemeint ist, was im Wort drinnen steckt. Der Neoliberalismus will die letzten Zügel staatlicher Regelwerke zunehmend außer Kraft setzen. Regelwerke, die die wirkliche Freiheit der Märkte und die Interessen der Völker, die Volksinteressen schützen. Die sollen alle außer Kraft gesetzt werden. Man nennt das mit einem schönen Wort, Wörterchen haben die viele, Deregulierung oder Entbürokratisierung. Das bisherige Volksvermögen wird für geringsten Gegenwert verscherbelt. Und das nennt man Privatisierung, muss ja was Gutes sein, ne? Liberalismus hat heute im Sinn von Neoliberalismus längst nichts mehr mit freiheitlich zu tun. Der Liberalismus war ja ursprünglich eine freiheitliche Ideologie im 19. Jahrhundert, 1848 zum Beispiel bei der Bürgerrevolution. Da waren die Liberalen, die Demokraten und gleichzeitig Nationalen. Heute zielt dieser Begriff auf die Befreiung der Mächtigen von Beschränkungen und Gesetzlichkeit. Das ist also das Einzige, was noch zusammenhängt zwischen liberal, Befreiung und dem tatsächlichen Geschehen. die Mächtigen werden befreit von Beschränkungen und Gesetzlichkeit, die den brutalen, eigennützigen Kampf der Konzerne von den Staaten im Interesse der Völker auferlegt wurden. Macht und Reichtum für wenige, kulturlose Ohnmacht, Armut und schließlich Zwangsarbeit für viele. Der linke Professor Mausfeld nimmt ganz entschieden gegen den Neoliberalismus Stellung und sagt, der Neoliberalismus ist als Ideologie unsichtbar aus gutem Grund. Aber er ist das wirkmächtigste und ausgefeilteste Indoktrinationssystem, das es je gegeben hat. Das sagt kein Rechter, ne? Der Neoliberalismus, die Vertreter davon, waren sich von Anfang an bewusst, dass seine Ziele nicht auf demokratischem Wege durchsetzbar werden. Das Prinzip, nehmt es von unten und gebt es nach oben, das kann man einer informierten Öffentlichkeit nicht verkaufen. Das frisst keiner. Die ersten Anfänge dieser Ideologie sind bei Lippmann, Bernays, der ist sehr, sehr bekannt, also auch durch seine klaren Worte über den Neoliberalismus und über Politik, und Hayek, dem Wirtschaftswissenschaftler. Noch ein Wort zum Protagonisten des Neoliberalismus, der sichtbar ist. Die Ideologie ist unsichtbar, aber irgendjemand muss ja handeln. Ja? Das ist Soros. Der sagte unlängst erst in einer Rede, Europa, bitte wach auf. Europa, und er meint die EU, ja, könnte schlafwandelnd verschwinden, wie 1991 die Sowjetunion. Weder Politiker noch die Bürger scheinen zu begreifen, in welcher revolutionären Zeit mit ungewissem Ausgang wir leben. Der nächste, ja, da kann er recht haben, ne? Hoffen wir es, dass wir in einer revolutionären Zeit leben. Der nächste Wendepunkt, die Stunde der Wahrheit, ja, für Soros vielleicht, schlägt bei den Europawahlen im Mai. Na, hoffen wir das Beste. Leider, sagt Soros, werden die antieuropäischen Kräfte, und er meint wieder die Anti-EU-Kräfte oder die EU-skeptischen Kräfte, im Vorteil sein. Wenn Soros das sagt, muss ja stimmen. Die EU hat versäumt, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, unbotmäßige Mitgliedstaaten, und da wüsste ich so einige, disziplinieren zu können. Das heißt, die EU hat zu wenig diktatorische Vollmachten einfach. Das dominierende Land der EU ist Deutschland. Na, dann möchte man wissen, wo die dominieren. Und dessen dominierende Kraft ist die CDU-CSU. Aber diese Kraft ist nicht mehr da. Na, hoffentlich handelt es sich um eine richtige Prophezeiung. Ja? Diese Kraft ist nicht mehr da. Die extremistische AfD hat die CDU-CSU ihrer Existenzberechtigung beraubt. Naja, wenn sie das getan hat, ist sie doch nicht so schlecht, wie man denkt. Weder Deutschland noch die EU können sich das leisten. Und das ist nicht so, ne? Union und SPD können wegen der AfD in Europa nicht mehr entschlossen genug für die EU eintreten. Denn die AfD ist eine Gefahr am rechten Rand geworden. Und das sagt der gute Soros in einem Interview, am 11.02., also vor einer Woche. Ja. Das Fazit dieser ganzen Darlegung ist, der politische Kampf um die Erhaltung des deutschen Volkes und der Völker Europas und der Völker der Welt, muss sich also gegen dieses System der Ausbeutung richten, gegen die weltweite Ausbeutung der Produktivkraft des kleinen Mannes zugunsten der Oligarchen. Danke.